Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement. Three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but mid the dirt and all, there sat the sweetest angel, one that I fondly call. Es gibt nicht besser in der Welt. Irdische Mama, ei weh, wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön und licht ist in Häusern, wenn die Mamas du. Und feil wird sie gelaufen vor ihr Kind, nicht halten ihr Teil. Das ist gewiss die größte Sünd. Ei, wie glücklich und reich ist der Mensch, was als ein schöner Makuna geschenkt von Gott, nur ein Artricht der Jiddisch. That wonderful Yiddish Mama.